Der Alte vom wandernden Berge. Lang war die kindliche Kaiserin unterwegs, viele Tage und Nächte, durch Regen und Sonnenglut, durch Finsternisse und Mondlicht hatten die vier Mächte ihre Sänfte getragen, immer weiter, wie sie es befohlen hatte, immer weiter irgendwohin. Und so waren sie schließlich in die eisstarrende Gipfelwelt des Schicksalsgebirges emporgestiegen und stiegen weiter, unaufhaltsam und unermüdlich. Dann, fast unerwartet, traten die Felswände plötzlich beiseite und gaben den Blick auf eine weite, weiß glitzernde Fläche frei. Mitten auf dieser Fläche erhob sich ein kleinerer Berg von eigentümlichem Aussehen. Er war ziemlich schmal und hoch, ähnlich wie der Elfenbeinturm, aber von leuchtendem Blau. Er bestand aus vielen bizarr geformten Zacken, die wie lauter riesenhafte umgekehrte Eiszapfen in den Himmel ragten. Etwa auf halber Höhe dieses Berges stand auf drei solchen Zackenspitzen ein Ei von der Größe eines Hauses. Es hatte eine kreisrunde Öffnung, die wie eine Tür oder wie ein Fenster aussah. Und in dieser Öffnung erschien nun ein Gesicht, das der Sänfte entgegenblickte. Als habe die kindliche Kaiserin diesen Blick gespürt, schlug sie die Augen auf und erwiderte ihn. »Halt«, sagte sie leise. Die unsichtbaren Mächte blieben stehen. Die kindliche Kaiserin richtete sich auf. »Er ist es. Es muss sein, dass ich das letzte Stück des Weges allein zu ihm gehe. Wartet hier auf mich.« Die kindliche Kaiserin stieg aus der Sänfte und machte sich auf den Weg über die weite Schneefläche. Aus der kreisrunden, dunklen Öffnung des großen Eis schob sich eine lange Leiter hervor, viel, viel länger, als sie überhaupt in dem Ei Platz gehabt haben konnte. Schließlich reichte sie bis zum Fuß des blauen Berges hinunter, und als die kindliche Kaiserin sie ergriff, sah sie, dass sie sich ganz und gar aus aneinanderhängenden Buchstaben zusammensetzte, und jede Sprosse war eine Zeile. Die kindliche Kaiserin machte sich an den Aufstieg, und während sie Sprosse um Sprosse erklomm, las sie zugleich die Worte. Kehr um, geh fort, zu keiner Zeit an keinem Ort darfst du mich treffen, lass es sein, gerade dir und dir allein muss ich den Weg verwehren, kehr um, lass dich belehren, begegnest du mir, altem Mann, geschieht, was nicht geschehen kann, der Anfang sucht das Ende auf, kehr um, steig nicht hinauf, sonst wirst du nur erreichen Verwirrung ohnegleichen. Doch die kindliche Kaiserin klammerte sich an den eisigen Buchstabensprossen fest und stieg die Leiter unbeirrt empor.